Wow, Joe, schau mal, ist das nicht der Gamerscore Podcast? Das ist ja total irre. Ich bin begeistert. Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Söppelberg zu erreichen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend an die geneigte Zuhörerschaft. Entschuldigt bitte, dass die nunmehr 9. Ausgabe von Gamerscore ein bisschen hat auf sich warten lassen. Ich war aber leider krank und das Testmuster zu Destiny hat ein bisschen länger auf sich warten lassen, als uns lieb ist. Denn gerade das Spiel ist ja ein ziemliches Mammutprojekt und der gute Tim und ich mussten da einige Abende und Nächte rein investieren. Stimmt's, Tim? Das ist absolut korrekt, aber wir haben auch heute sehr viel Positives, nämlich haben wir neues Podcast-Equipment, das hört man vielleicht, es geht jetzt direkt in euer Ohr, unsere zarten Stimmchen. Und wir haben heute einen ganz besonders coolen Gast, mehr dazu nachher und dazu passend auch ein Gewinnspiel. Ja, weiter geht's im Programm, würde ich sagen. Mit unserer ersten Kategorie. Rund oder Schund? Den Einstieg macht heute ein ganz tolles Spiel. Ich werde gleich sehr euphorisch sein, deswegen wundert euch nicht. Julian, du hast es leider noch nicht gespielt, aber den Vorgänger kennst du. Genau, ich habe Forza Horizon 2, worum es jetzt gehen wird, leider noch nicht gespielt. Ich habe den Vorgänger gespielt, war hellauf begeistert. Ich bin sowieso ziemlich autonah und auch Forza-Fan der ersten Stunde. Dementsprechend freue ich mich auf den zweiten Teil und ich hoffe, du kannst mir jetzt auch den Mund ganz wässrig reden. Bei mir ist die Besonderheit, dass ich überhaupt kein Autonah bin. Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus. Für mich ist ein Auto grün, blau oder rot. Aber ich bin froh, wenn ich die Marke überhaupt erkenne. Aber bin trotzdem total begeistert. Wie gesagt, das ist nicht nur für Rennspielfans. Wenn man bei cooler Musik im schicken Sportwagen durch wunderschöne Hafenstädte und traumhafte Landschaften cruisen kann, ist das wirklich sowas wie spielbarer Urlaub. Gerade diese wunderschöne Grafik und die stimmungsvollen Wettereffekte, Tag- und Nachtwechsel, da ist alles drin, was irgendwie dazugehört zu so einem richtig schönen Sightseeing im schicken Flitzer. Okay, und man kennt mich mittlerweile, ich lege zwar nicht den größten Wert auf Grafik, aber es ist für mich mal ein entscheidender Faktor. Dementsprechend würde mich ja interessieren, wie sieht es grafisch anders aus zu Forza 5? Gibt es da Unterschiede oder? Ja, Forza 5, sah ja auch hervorragend aus, gerade die Automodelle. Und auch Forza Horizon 2 sieht beeindruckend aus. Ich kann es schwer vergleichen, weil es halt eine ganz andere Atmosphäre hat. Es ist ja diese Festivalstimmung, da gibt es dann Lasershows und Feuerwerk, das alles, was es bei Forza Motorsport 5 gerade nicht gibt. Und da gibt es ja halt die Standard-Rennstrecken nur. Und jetzt bei Forza Horizon, da gibt es ja richtig abwechslungsreiche Landschaften, so ein bisschen Nizza zum Beispiel, also dann sieht auch viele Landschaften sehen nach der Toskana aus und Frankreich, Italien, so in dem Stil ist es jetzt gehalten. Der Vorgänger war ja so ein bisschen, ja, Colorado, würde ich sagen. Ja. Und und diese Standard-Rennstrecken von Forza Motorsport 5 sehen dann natürlich nicht so aufregend aus wie jetzt im Forza Horizon 2, aber ich würde sagen, grafisch ist es beides einfach nur klasse. Oder fandst du Forza 5 nicht schick? Nein, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen interessiert mich ja, ob sie jetzt quasi noch mehr rausgeholt haben aus Horizon 2 oder es dabei geblieben ist. Beides meiner Meinung nach tut dem keinen Abbruch. Also wie gesagt, ich fand es auch sehr schick. Den fünften Teil hat mich auch sehr beeindruckt. Dementsprechend freue ich mich auch sehr auf Horizon 2. Ja, und es gibt dieses Mal viel mehr Autos. Das war ja so ein Kritikpunkt bei Forza Motorsport 5, dass es zu wenig Autos gibt. Da gibt es jetzt wirklich einen riesigen Fuhrpark. Alle natürlich lizenziert und mit haufenweise Anpassungsmöglichkeiten, Tuning und so weiter. Neue Lackdesigns kann man sich runterladen. Aber das Geile an Forza Horizon 2 sind natürlich die abwechslungsreichen Events. Also da kannst du dann Rennen querfeld ein durch die Pampa fahren und die ganzen Weinreben, Stockgestrüppe wegrasen, als gäbe es keine Straßen. Es gibt wieder die Scheunenfunde, wo man dann Oldtimer, die versteckt sind in irgendwelchen alten, klapprigen Scheunen, entdecken und dann auch mit denen durch die Gegend fahren. Dann gibt es so Schaurennen, wo du dann zum Beispiel gegen einen Zug fährst. Also der Zug ist ja... Aber das hört sich cool an. Ah ja, also das macht total viel Spaß. Also da fährt ein Zug und du hast so einen Oldtimer und dann, der ist nicht besonders schnell, aber der Zug, der hat ordentlich Speed drauf und da gehört einiges dazu, den zu kriegen. Und vor allen Dingen hat er auch viel weniger Hindernisse als du und deswegen ist das schon eine Herausforderung. Genau wie das Rennen gegen dieses Kunstflugteam. Die sind weitaus schneller, wie gesagt, das sind Flugzeuge, haben aber einen größeren Wendekreis und von daher ist es ausgeglichen und es wird immer sehr, sehr knapp. Richtig spannend bis zur letzten Sekunde. Was mich hier noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, Top Gear, sagt dir das was? Ja, sag mir was, das war ja auch so ein bisschen in Zusammenarbeit mit Forza 5. Genau, das haben sie hier auch nochmal, wer das eventuell nicht kennt, ganz kurz, das sind drei Moderatoren und Autofanatiker, die moderieren die englische Sendung Top Gear, das sind Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond. Und das ist sehr cool gemacht, weil sie eben dieses Thema Auto auch an die Line rüberbringen, aber wirklich hauptsächlich diese ganzen coolen Schlitten fahren und die Luxuskarossen. Und genau, in Forza Motorsport 5 kann man ja zum Beispiel die Rennstrecke aus der Sendung fahren und da hast du dann auch Kommentare von Jeremy Clarkson und sowas drin. Ist das hier auch nochmal der Fall? Wie gesagt, ist bestimmt interessant für Leute, die wie ich auch Top Gear sehr gerne gucken. Nee, also von Top Gear habe ich gar nichts mitbekommen in Forza Horizon 2. Ich glaube, das passt auch nicht so gut. Das ist, glaube ich, eine andere Zielgruppe. Forza Horizon 2 Forza Horizon generell, dieses Universum, was ja jetzt angefangen hat mit dem ersten Teil auf der letzten Konsolengeneration, hat ja den Ansatz, auch so ein bisschen casual zu sein, aber auch Simulation zu bieten. Und gerade was den Schwierigkeitsgrad angeht, was hervorragend gelöst ist, funktioniert das richtig, richtig gut, weil du hast Anfänger, also ich fahre auch nicht gut Auto, auch nicht im Spiel, im echten Leben auch nicht im Spiel. Wollte ich gerade sagen. Halt die Fahrhilfen habe ich halt eingeschaltet, also viele, nicht alle, aber einige. Ja. Also, dass ich zum Beispiel das ABS habe ich an, dann Schalten mache ich auch nicht manuell. Aber wenn man das möchte, wenn man auf Simulation steht, kann man das alles machen. Und das alles hat wirklich einen hohen Schwierigkeitsgradfaktor. Also du hast vor jedem Event kannst du es ändern. Du kannst jederzeit die Einstellung ändern und kriegst auch höhere Belohnung, wenn du ein Event schaffst mit wenig Fahrhilfen. So ist es fair gemacht. Also du wirst halt dafür belohnt, wenn du wenig Fahrhilfen anhast. Und selbst für mich, der so ein bisschen faul ist und sagt, nö, ich fahre lieber entspannt, dann kann ich dann auch schon mal sagen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Punkte freischalten, mehr Erfahrungspunkte und mehr Credits, womit ich mir Autos freischalten kann. Dann schalte ich ein paar Fahrhilfen aus und räume mehr ab, was aber auch das ganze Event natürlich schwieriger macht. Super gelöst, wie ich finde. Natürlich gibt es auch wieder Checkpoint-Rallies und die klassischen Rundenrennen. Und generell hat das ganze Spiel einen beachtlichen Umfang. Also du ständig entdeckst neue Nebenaufgaben und selbst wenn du einfach nur so rumcruist, findest du dann wieder die Schilder, die du plattfahren kannst, womit du dann zusätzliche Erfahrungspunkte freischaltest oder dass du auf der Karte so eine Schnellreise machen kannst umsonst. Und das Ganze hat wieder dieses motivierende Level-System. Magst du das vielleicht nochmal erklären? Du kennst es ja aus dem Vorgänger. Ah, schieß mich tot. Jetzt erwischst du mich gerade eiskalt. Das motivierende Level-System. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Forza spiele, gehe ich hin, mache ein freies Spiel auf, suche mir meinen Audi R8 raus und fahre einfach eine Stunde damit quasi. Okay, das kannst du hier natürlich auch hervorragend machen. So kannst du es dir sich vorstellen. Aber das motivierende Level-System, damit meinst du wahrscheinlich... Nee, okay, ich muss mich outen, nicht wirklich. Also es ist wie mit FIFA und anderen und den Sportspielen. Also so gern ich wirklich Autorennspiele wirklich mag, hauptsächlich gehe ich in freien Modus rein und das war's. Ich gucke einfach die Autos durch. Ich mache da wie sehr wenig Karriere oder sonstiges. Ja, du hast halt diese Festivalbänder. Die gibt's in verschiedenen Farben. Und wenn du aufsteigst, kriegst du halt einen neuen Level. Du kriegst ein anderes farbiges Band, solange bis du besondere Events freischaltest. Und jedes Mal, wenn du in einer Stadt oder in einer Ortschaft alle Rennevents wenn du alle Rennevents gemacht hast, dann geht es dann zusammen mit den ganzen anderen Leuten in so einem Autokorso fast in die nächste Stadt, in den nächsten Abschnitt. Und das ist auch kein Rennen, sondern man fährt einfach so, als würden sie jetzt wirklich die Autos zum nächsten Event transportieren. Und das hat auch wieder, macht wieder richtig viel Stimmung. Das wirkt authentisch, das macht Spaß. Und auch dieses Drivatar-Modell aus den Vorgängern ist auch wieder mit dabei, dass du halt deine Freunde triffst als KI-Autos. Also da gibt es keine wirklichen KI-Autos. Die fahren alle so wie deine Freunde auf deiner Freundesliste in Xbox Live. So Ja, bin das ist ich dir echt auch. cool gemacht. Das gab es ja auch schon in den anderen Forza-Teilen. Finde ich, ist aber ein super, super Feature. Total, das motiviert einen so. Ja, ich möchte besser sein als der und der. Und du fährst ja auch auf Straßen lang, wirst geblitzt und dann wird dir gesagt, Julian war auf dieser Strecke 10 km/h schneller. Ja, wie im Und echten denkt, Leben. ja, genau, 10 km/h zu viel und gleich wieder ein 3 Punkte in Da war der Flensburg. Lappen auch schon wieder weg. Genau. Sehr gut. Was würdest du denn jetzt abschließend sagen, Tim? Ah, du willst mich schon wieder stoppen. Ich habe noch so viel zuvor zu sagen. Echt? Es gibt massig Musik auf 7 Radiosendern. Das hat mir sehr gut gefallen. Eine riesen Musikauswahl. Einstiegshürde, habe ich schon gesagt, ist quasi nicht vorhanden, weil du deinen Schwierigkeitsgrad selber anpassen kannst. Und es ist das Geniale ist daran, dass du wirklich einen langen Spieleabend haben kannst, aber auch immer zwischendurch Spaß hast. Es ist dir völlig freigestellt, ob du jetzt schwere Missionen machst, schwere Events oder ein ganzes Turnier und Grand Prix oder ob du einfach nur mal ein bisschen durch die Gegend fährst. Also selbst für Nicht-Rennspiel-Fans wie mich ist das eigentlich so mit das perfekte Spiel und könnte auch ein Kaufgrund für die Xbox One sein, wenn man noch keine hat. Wenn man da noch zweifelt, kann man sich auch die fantastische Demo runterladen, die natürlich umsonst ist und dann kann man sehen, ob das was für einen ist. So. Jetzt Also bin ich kannst du fertig. das Spiel uneingeschränkt empfehlen. Ich verstehe. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe es ja nicht gespielt. Ich bin aber auch großer Fan der vorherigen Teile und ich gehe fast davon aus, sollte das Spiel ähnlich gut sein, würde ich es auch empfehlen können. Jetzt kommen wir zum nächsten Titel und da fängt es auch schon an, nicht mehr so, ja. Offensichtlich zu sein. Es geht nämlich um Destiny. Dynasty. Destiny. Density, Destiny. Moment. Genau, Destiny. Das neue Spiel der Bungie-Macher, die ja damals für Halo bekannt wurden. Der Halo. Entschuldigung, ich meine natürlich der Halo-Macher, die damals für Bungie bekannt wurden. Und ja, Destiny, Science Fiction, so ein bisschen, ich würde sagen, so Star Wars meets Battlestar Galactica meets iRobot meets die Geschichte von Wet Dreams 13. Aber leider Okay. ohne die anstößigen Inhalte. Naja, ich meine so, oder? Das Drehbuch von Destiny ist doch so ein bisschen, als hätte der Praktikant zusammengetippt, oder? Ja, die Story ist ziemlich banal und teilweise auch nicht einfach, der zu folgen. Sagen wir es doch einfach so, Bungie kann einfach keine Geschichten erzählen. Die Geschichte von Halo ist auch hanebüchen, man kann ihr kaum folgen. Ich bin großer Halo-Fan, aber die Story, ganz ehrlich, die kannst du knicken. Ja, das Interessante ist ja, ein Kollege meinte zu mir jetzt die Tage, als ich darüber gesprochen habe, ja, Mann, bei Destiny ist das wie bei Halo, wart erstmal auf die Romane ab, dann macht das auch alles Sinn. Ja, sorry, dass ich jetzt nicht irgendwie drei Schinken lesen will, um die Story von einem Spiel zu kapieren, was ich hier und jetzt gerade am Zocken bin. Ist auch totaler Quatsch. Das machen nur die Hardcore-Fans und ein Spiel, was eine Geschichte erzählt, muss es auch rüberbringen können, ohne dass man irgendwie da Literatur noch hinzuzieht. Also ganz ehrlich. Aber das Spiel hat andere Stärken. Zum Beispiel. Ich finde das Shooter-Gameplay genial. Also das kann Bungie Gut, wirklich. ja, klar, also das ist, ne, das ist, liegt ja Bungie, das wurde ja in die Wiege damals gegeben mit Halo 1. Also was Gameplay, Shooting und Controlling angeht, das ist wirklich erste Sahne. Genau, und es hat auch viele Halo-Momente, wo man dann denkt, oh, ich habe den Gegner jetzt im letzten Moment dann noch mit der Granate platt gemacht und da ist er mir um die Ohren geflogen. Ja, das sind so Momente, wo man denkt, so ja, das hätte bei Halo genauso sein können. Dann die Gefechte generell, die machen ja einen Großteil des Spiels aus, sind dynamisch und wirklich oft spannend. Nicht immer, aber viel zu tun gibt es auch. Es hat eine gute Menüführung, der Talentbaum ist übersichtlich, der PvP-Modus macht auch Laune und mit Freunden ist es auch eine Spaßgranate. Aber wir noch hier einen Einschnitt machen müssen. Also ja, es gibt viel zu tun, aber manchmal gibt es auch zu viel zu tun, einfach unter dem Aspekt, dass es teilweise so ausartet, dass man einfach die ganze Zeit grinden muss. Wer grinden nicht kennt, einfach so lange spielen muss, auch Missionen wiederholen muss, Gegner töten muss und so weiter und so fort, bis man das nächste Level erreicht. Denn in Destiny kann man insgesamt am Anfang 20 bis Level 20 werden und danach braucht man dann bestimmte Ausrüstungsgegenstände, sogenannte Lichtausrüstung, bis man dann noch Level 30 werden kann. Auf jeden Fall, es dauert alles einfach teilweise viel zu lange, mir zumindest, oder? Ja, das ist alles sehr langgezogen und die Missionen ähneln sich auch viel zu sehr. Es gibt kaum Abwechslung. Die Gegnertypen, da gibt es viel zu wenig von. Und dann respawnen die auch noch ständig, was ich auch immer so einen richtigen Abfuck finde. Und die Ladezeiten sind teilweise viel zu lang. Und die Missionen, wie gesagt, immer nach dem gleichen Schema. Ja, die Ladezeiten haben mich auch sehr krass verwundert. Ja, die Endbosse, ich weiß nicht, wer da designt hat, aber die sind teilweise so krass uninspiriert. Wahrscheinlich sind sie hingegangen beim Meeting und so, okay, drei Gegenstände, die wir auf dem Schreibtisch haben, daraus machen wir jetzt Bosse draus. Und dann hat halt einer seinen Spielzeugpanzer dabei. Der nächste hatte irgendwie dann so einen Stressball dabei, genau. Und ja, der dritte im Bunde seine Actionfigur. Und das waren schon so die ersten drei Gegner in Destiny. Ja, total. Eine schwebende Kugel. Wow, das ist aber mal ein toller Endgegner. Oder ein Panzer, wo du 3 Stunden draufballern kannst, ohne dass er platt geht. Und die ganze Zeit Gegner an deinem Rücken respawnen. Und da spawnen dann die ganze Zeit die Gegner wieder. Ja, das sind so Sachen, so was hat gerade Bungie da gemacht? Ich meine, die wissen doch, wie es geht. Die haben doch Anfängerkurs für spannende Gegner besucht. Siehe die Halo-Teile. Dann sind die Klassen sich auch viel zu ähnlich. Also nur die Spezialfähigkeiten machen den Unterschied. Es gibt meiner Meinung nach zu wenig Beutetruhen. Und die Rollenspielelemente machen einen viel zu geringen Anteil aus. Das hat Borderlands schon besser hinbekommen, finde ich. Ja, definitiv. Also wenn wir es jetzt wirklich vergleichen müssten, wobei ich muss dazu sagen, Destiny schlägt ja trotzdem noch in eine andere Kerbe, weil da Borderlands ja doch um einiges krasser noch rollenspiellastiger ist. Aber wenn wir es wirklich vergleichen würden, rein vom Rollenspielerischen her, würde ich sagen, dass Borderlands es besser macht, definitiv. Aber was Destiny wirklich sehr gut macht, und das sollte man nicht unter den Teppich kehren, ist der PvP-Modus. Der macht mir sehr viel Spaß. Ich würde sagen, da habe ich auch ein Viertel meiner Spielzeit bisher drin verbracht. Mhm. Und zwar gibt es insgesamt 5 verschiedene Modi. 4, 5? Das sind 4 oder 5, ja. Ihr seht, geneigte Zuhörerschaft, wir sind wie immer 1A vorbereitet. Wer also das Spiel vorhat zu kaufen und sich dementsprechend erstmal hier informiert, dem sei gesagt, 4 oder 5 PvP-Modi gibt es. Nein, also die Modi sind quasi, ja, sind jetzt nicht zwingend was Neues. Man hat halt den typischen Deathmatch, dann Capture the Flag oder auch King of the Hill, also ihr müsst Stützpunkte einnehmen. Das ist übrigens mein Lieblingsmodus, denn der ist wirklich sehr gut gemacht. Denn es ist einfach, es ist sehr, wie wir schon eingangs erwähnt haben, dadurch, dass Controlling, gib mir mal ein besseres Wort dafür. Das Gameplay? Oh, das hört sich mal einiges besser an, das muss ich mir aufschreiben. Das Gameplay funktioniert richtig, richtig gut. Also es ist wirklich, man hat spannende PvP-Gefechte. Hier ist selten Frust am Start, denn quasi alle haben dasselbe. Wenn man im PvP-Modus einsteigt, hat Level keine Bedeutung mehr, denn das wird ja angeglichen. Und dementsprechend kommt gerade beim Basen erobern, ist das wirklich sehr gut gemacht. Denn hier zählt am Ende einfach, wer besser schießt. Ja, absolut, kann ich so unterschreiben. Was mich richtig genervt hat, ist, dass es ausgelegt ist darauf, dass du mit anderen Leuten zusammenspielst, aber es einem dabei Steine in den Weg legt. Und zwar wollte ich mit 2 Kumpels spielen, mit denen hatte ich auch den Einstieg gemacht, habe ziemlich viel mit denen zusammengespielt. Und dann hatte ich aber relativ wenig Zeit, ich habe noch andere Spiele gespielt für einen Podcast. Und dann wollte ich wieder einsteigen bei den beiden und dann hat das Spiel gesagt, nö, du kannst da jetzt nicht einsteigen ins Spiel, weil du bist zu schwach dafür. Es hat mich nicht mal versuchen lassen. Es hätte sein können, ich habe ja einen Hunter und der kann ja, oder der snipert ja recht gut und ich habe ein gutes Scharfschützengewehr. Hätte ich mich im Hintergrund halten können, während die anderen beiden in den Nahkampf gehen. Und es hätte vielleicht ja geklappt, wenn sie mich beschützt hätten und man kann sich ja auch wiederbeleben. Aber das Spiel lässt mich nicht mal ins Spiel einsteigen und das hat mich tierisch genervt, gerade wenn ich vorher Diablo 3 gespielt habe, was diesen hervorragenden Apprentice-Modus, ich glaube, in der letzten Folge haben wir es sehr gelobt, diesen Lehrlingsmodus, dass jeder mit jedem spielen kann, egal welches Level, weil die Gegner angeglichen werden und das Loot, was du findest. Und da hat Destiny einfach verschlafen. Ja, definitiv. Also es ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte, da ich genau dasselbe Problem wie du hatte, ein paar andere Sachen gezockt, ein bisschen was anderes gemacht. Ein Kollege von mir war nur 3 Level über mir und auf einmal hieß es, ein paar mehr Stunden deines Lebens rein investieren, dann darfst du wieder mit deinem Kollegen zocken. Das musst du dir auf jeden Fall verdienen, mit deinen Freunden zu spielen. Ne? Genau. Finde ich auch sehr schade. Speedbikes, das Geräusch, was du gerade gemacht hast. Die hören sich genauso stimmt, an. Das stimmt, passt sehr gut gerade. Wie aus, ein bisschen, wie erinnere mich immer an Star Wars, aus Rückkehr der Jedi-Ritter, wo sie auch auf diesen Speederbikes fahren, die kleinen Evox. Ja, was. Ich hasse die Viecher, ja, ne? Ja, ein bisschen, so ein bisschen, das sind so die Jar Jar Binks der alten Trilogie. Aber wir kommen vom Thema ab. Destiny am Ende des Tages, Tim, was würdest du sagen? Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen draußen, machen uns nichts vor. Viele der Zuhörer, die uns jetzt gerade lauschen, kennen es wahrscheinlich schon, haben es eventuell schon selber. Dementsprechend unsere abschließende Empfehlung. Ja, nein, vielleicht nur mit Drogen. Was sagst du? Ich würde sagen, trotz aller Kritik ja, weil es macht wirklich richtig viel Spaß oder es kann zumindest sehr, sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Es wäre, glaube ich, viel weniger enttäuschend gewesen, wenn da nicht so ein gigantischer Hype drum gewesen wäre und so unglaublich viel Geld. Ich meine, das war ja 1,5 Milliarden, die da reingesteckt worden ist, oder? Ja, genau. $500 Millionen. Also als Beispiel davon hätten wir zum Beispiel die komplette Armut in Nordamerika ausrotten können. Wahrscheinlich. Also das, vielleicht doch nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, und was würdest du sagen? Ich würde sagen, definitiv ja, es lohnt sich, aber man darf sich da nicht zu viel von versprechen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, im Koop gerade besonders, aber jetzt nicht das überkrasse Ding, wofür Activision es immer gerne verkauft hat. Ja, so dem kann ich so beipflichten, wobei ich dazu sagen muss, ich kann es einfach so mal eben nicht weiterempfehlen, nein. Wenn man einen Kollegen, Kollegin, Kolleginnen hat, dann macht es bestimmt Spaß. So alleine würde ich hier für mich noch warten, würde ich, ja, weiß ich nicht, 2, 3 Patches abwarten, ein bisschen warten, was da noch an Inhalt rauskommt und so weiter und so fort. Zum jetzigen Zeitpunkt nur wirklich für große, was heißt große, aber halt für Halo-Fans, für Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen, wer quasi den nächsten Shooter für seine Next-Gen-Konsole, Current-Gen-Konsole sucht, sollte vielleicht doch noch mal weitergucken. Nächstes Spiel. NHL 15. Das Eis ist wieder feste, denn der Sommer ist vorbei. Und in Kanada holen sie auch schon wieder die Fahnen raus. Dementsprechend gibt es wieder ein Eishockeyspiel, wie immer von EA Sports. It's in a game. Das war gar nicht so schlecht. Und, Dankeschön. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr begeistert von dem Spiel. An der Stelle selber auch wieder erwähnt, ich habe von Sport keinerlei Ahnung. Ich kann also dementsprechend nicht sagen, wie originalgetreu das jetzt an dem Sport dran ist. Spaß macht es aber definitiv. Also die Steuerung geht locker flockig von der Hand. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr schick. Und das Rundum-Paket, das stimmt mittlerweile auch recht gut. Oder Tim, du hast mir ja eben gerade noch gesagt, die haben jetzt endlich das Update rausgebracht, wo ein bisschen mehr Kram reingepackt wurde. Ja, genau. Das Spiel war ja so ein bisschen Early Access, muss man ja leider sagen. Also das war, als es jetzt gerade rausgekommen ist, nicht wirklich vollständig. Da fehlte einiges. Und ja, der Beer Pro-Modus wurde jetzt nachgereicht. Also der Beer Pro-Modus, der wurde nicht nachgereicht, aber da wurde erweitert. Also der war vorher nicht der Rede wert. Jetzt gibt es endlich ein Trainer-Feedback. Es gibt kein Online-Spiel im Team. Das ist, das muss unbedingt noch kommen. Kein Turnier- und Saisonmodus. Das ist alles ein bisschen traurig. Also jetzt gibt es halt, wie gesagt, ein 2-Gigabyte-Patch mit Playoff-Modus, Trainer-Feedback für Karriere und eine Handvoll neuer Spieler. Aber das war im Vergleich zum Vorgänger wirklich mager. Also da fehlt halt einiges. Und das kommt jetzt nach und nach. Aber ich möchte doch beim nächsten NHL bitte das Komplettpaket zum Release haben. Weil für andere, für mich ist es jetzt okay, genau wie für dich, wie ich das gerade rausgehört habe, dass man mit einem Kumpel die Konsole anmacht und eine Runde spielt und jetzt gar nicht unbedingt diese ganzen verschiedenen krassen Profi-Modi spielt. Aber da gibt es ja, wir sind da sicherlich die Unterzahl. Ich würde sagen, die meisten sind so richtige Cracks, die da die ganzen Modis brauchen und auch vermissen. Deswegen hat das Spiel ja auch mit viel Kritik zu kämpfen. Und jetzt fieberhaft entwickeln sie scheinbar oder reichen nach, dass es jetzt langsam vollständig wird. Aber vielleicht hätten sie sich da ein anderes Geschäftsmodell überlegen sollen. Sagen, okay, das kostet 30 Euro, dafür dauert es noch ein bisschen, bis der Rest kommt. Ja, definitiv. Besonders stell dir jetzt dieses Modell jetzt mal auf FIFA 15 vor. Wie dann die Meute reagiert hätte. Das hätte Mord und Totschlag gegeben. Siehst du, was ich meine? Es ist quasi, ne, wären wir jetzt hier in Kanada und hätten die NHL 15 so rausgebracht, dann gäbe es wahrscheinlich ein paar gebrochene Nasen. Das Eis und der Schnee würde sich rot färben. Ja, genau so. Aber trotzdem, also mir, wie du gerade festgestellt hast, mal eben mit einem Kollegen zocken, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn wir beide definitiv nicht die Zielgruppe sind, denn die richten sich ja ganz klar an die Eishockey-Fans dort draußen unter euch. Wovon und den kann man schon empfehlen. Ja, doch, eigentlich schon. Also wie gesagt, trotz der fehlenden Features, natürlich, wie gerade mit Sportspielen, kann man natürlich auch ein, zwei Monate warten, wenn es ein bisschen im Preis gesunken ist. Aber so kann ich es gerade an Fans des Sports empfehlen. Kommen wir nun zum letzten Spiel für heute. Die Sims 4. Oh. Ich habe hier, was denn? Ja, ich höre schon raus, Julian. Du suchst dir jetzt wieder irgendwas raus, wo das dich drüber lustig macht. Wir sind ja auch nicht die Zielgruppe von die Sims, ganz klar. Aber es ist nun mal wirklich ein wichtiger Titel und gehört auch zu das den Schlimme, erfolgreichsten das Schlimme PC-Spielen ist dabei, aller Zeiten. Das stimmt, wir sind nicht die Zielgruppe. Ändert nichts daran, dass es mir super viel Spaß macht, so einen doofen Charakter zu erstellen. Ah, dann nimmst du schon ein bisschen was vorweg, aber das ist auch völlig okay, weil das ist ja unser Podcast und wir entscheiden, was wann kommt. Der Charaktereditor ist wirklich cool. Erzähl mal. Naja, also der Charaktereditor, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, anstatt dass man halt, gut, kann man natürlich auch, aber anstatt dass man eben diese ganzen Regler und Leisten hat, kannst du direkt im Gesicht der Figur rumpatschen. Und das finde ich voll gut gemacht. Da kannst du dann einfach ein paar Klicks einstellen, die Augenbrauenhöhe, die Nasenbreite, wie der Mundwinkel ist, die Augen, bla bla bla. Den ganzen Kram und am Ende des Tages hast du dann eventuell sogar was fertiggestellt, was ein bisschen nach dir und der Freundin aussieht, die du nie hattest. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wie du schon sagtest, es ist leicht zu bedienen, sehr intuitiv und man findet auch im Internet jetzt schon Nachbauten von Sitcoms zum Beispiel, wo zum Beispiel das Wohnzimmer und die Charaktere aus Friends zusammengestellt worden sind und man erkennt sie wirklich. Zum Beispiel. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Zielgruppe sind wir nicht, aber erfolgreichster PC-Titel oder gehört zu den erfolgreichsten PC-Spielen, ist quasi für die drei Leute, die es nicht kennen, eine Daily-Soap-Simulation Aufbauspiel in einem. Der erste Teil erschien ja im Februar 2000 und, boah, ist das lange her, 2000. Jetzt rechne mal, wie lange das her ist. 14 Jahre. Wow. Hast du und so schnell ausgerechnet? 7 Monate. 15 Tage, hey, 23 Stunden und 11 Sekunden jetzt. Nicht schlecht. War ein Riesenhype, weil damals auch Big Brother in Deutschland startete. Und das hatte sogar so ein gleiches Design, diese blau-weißen Menüs. Das sah alles schon wirklich aus wie in die Sims. Und ich glaube, das war kein Zufall, dass das Spiel damals in Deutschland besonders erfolgreich war. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich damals, ich habe es danach nie wieder geschaut, aber die erste Staffel Big Brother habe ich voll mitgefiebert damals mit 12. Ja. Ich war 12 Jahre alt und fand das total spannend, dieses Konzept, dass man einfach Leute beim Kacken filmt und auch beim restlichen Kram, den sie einfach machen, und hab dann abends immer eingeschaltet. Das hatte ich in deinen späteren Hobbys sehr geprägt, glaube ich. Wahrscheinlich. Und ja, ich gucke gerne Leute beim Kacken zu. Und ich weiß heute noch, wie die beiden letzten Typen hießen. Das waren Jürgen und Slutko. Gut, das weiß ich auch. Das weiß ich auch, aber nur, weil die danach grausige Musik gemacht haben. Ja, das war Bist du ein großer Bruder? Irgendwie sowas. Zum Beispiel. Das habe ich noch ganz, ganz, ganz hinten im Kopf drinnen. Oder hier die Slutko, ich vermisse dich wie die Hölle. Das hörte sich so grausig an. Das war, glaube ich, sogar auf Platz 1 der Charts. Das ist, was machen die beiden eigentlich heutzutage? Stehen die jetzt irgendwie immer im Arbeitsamt an? Und Nee, der Jürgen, der ist ja Moderator und ist auch auf dem Ballermann, tritt er doch immer auf. Der macht doch richtig Schlagermusik. Der ist noch B-Promi zumindest. Hat mir richtig was gebracht, dann da vor laufender Kamera sich zu entbehren. Cool. Dem wirklich. Und der Slutko, da habe ich noch mitbekommen oder vor kurzem nochmal nachgelesen, gerade als Vorbereitung für den Podcast. dass er ja nochmal irgendwie so ein Comeback versucht hat, irgendwie ein paar Jahre später mit einer anderen Show. Das war, glaube ich, so eine Art Castingshow. Und dann wurde er ausgebuht und da hat er das Publikum richtig wüst beschimpft. Ich glaube, irgendwie das F-Wort fiel auch. Oh. Freund. Frevler. Genau, natürlich. Und damit war die Karriere beendet und heute arbeitet er, glaube ich, wieder als Maler und Lackierer oder irgendwie sowas. Achso, ich dachte, okay. Ja gut, wir sind sehr weit vom Thema abgekommen, aber daraus war natürlich dann klar, dass Sims 2000 zusammen mit Big Brother ziemlich einschlagen würde, da man quasi dasselbe jetzt virtuell hatte und seine eigene Familie hatte, die man füttern, großziehen und quälen konnte. Auch ähnlich wie im echten Leben. Ja, man konnte zum Beispiel beim Pool die Leiter weglassen, dann sind sie erbärmlich ertrunken im Pool. Oder man hat sie in die Küche eingesperrt und hat sie den Ofen benutzen lassen, ohne dass sie genug Skill zum Kochen haben. Dann sind sie verbrannt. Ja, wie im echten Leben. Ich habe auch schon drei Freunde daran verloren, die sich an den Ofen gestellt haben und einfach verbrannt sind, weil sie nicht wussten, wie man ein Hähnchen richtig zubereitet. Ist bitter, man kennt es. Ja, jeder. Das kennt jeder. Ich meine, das ist Alltag. Aber wo wir gerade bei Swimmingpools sind, in Sims 4 gibt es keine Swimmingpools, keine Autos, keine Keller, keine Einbrecher mehr, keine Kleinkinder, Gespenster etc. Alles Sachen, die es im Vorgänger, die Sims 3, gab. Kannst ja, das ist wirklich das total bescheuert. Ja, und zwar haben sie die SimCity-Engine benutzt. SimCity, haben ein paar von euch bestimmt auch mitbekommen, kam anfangs nicht so gut an. Mittlerweile ist das Spiel gar nicht mehr so schlecht. Ich muss sagen, ich spiele es gerne ab und zu mal, um meine eigene Stadt weiter auszubauen. Aber das Problem ist einfach, die SimCity Engine, die unterstützt das alles gar nicht. Die unterstützt keine Verbrecher, die unterstützt keine Kleinkinder, die unterstützt keine Swimmingpools und den ganzen Kram auch nicht. Und das hat dann Maxis in der Entwicklung gemerkt und hat dann sich gedacht, hey, weil wir unseren Fans das bestmögliche Spiel liefern wollen, machen wir alles nochmal auf Anfang. Nee, Moment, sorry. Die haben sich gedacht, hey, weil wir gern Geld haben wollen, bringen wir es jetzt einfach raus. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber sie haben halt leider wohl nach eigener Aussage viel zu spät gemerkt, dass es so nicht klappt. Weswegen sie dann eben hingegangen sind und gesagt haben, okay, Leute, ihr kriegt jetzt dieses Spiel, aber wir liefern dann den Content, der jetzt noch nicht drin ist, den liefern wir gratis nach. Ja, hoffen wir, dass sie auch eine Nachlieferungsschiene zu fahren momentan. Ja, hoffen wir also, dass sie auch ihr Wort behalten werden. Ja, jedenfalls gibt es jetzt auch zwei Orte. Einmal Oasis Springs, das ist so eine Art Wüstengegend an Phoenix in Arizona angelehnt. Und Willow Creek, sieht so ein bisschen New Orleans-mäßig aus. Und ja, die zusammenhängende Stadt wurde gestrichen. Es gibt wieder, wie schon in den ersten Teilen, so eine Auswahlfläche und die kannst du nur einzeln anwählen. Dazu sind die Texturen recht matschig. Es gibt ein bisschen zu wenig Musik, das ist mir aufgefallen. Aber ansonsten sieht das Spiel schon hübsch aus. Also ich finde es schon ansprechend. Und das Problem an die Sims 4 ist aber die Sims 3, weil die Sims 3 so viele Sachen besser gemacht hat oder mehr Features bot, so ist der Nachfolger schlechter, naja, als er ohne die Vorgänger wäre. Sind wir ehrlich, wieso Präsenz? Die Sims 3 macht es immer noch besser. Von daher, ja, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen wirklichen Kaufgrund für die Sims 4, wenn man noch mit den Sims 3 voll und ganz zufrieden ist. Besonders wer gerne und oft Sims 3 spielt, wird in Sims 4 so viel vermissen und sich, ich würde sagen, nicht wirklich wohlfühlen anfangs. Ja, das stimmt schon, leider. Der Charakter-Editor, der ist wirklich besser, muss man sagen. Aber ansonsten macht der Vorgänger eigentlich alles besser. Wieder gibt's Origin-Aktivierung, ist natürlich wieder Pflicht. Danach, im Gegensatz zu SimCity, ist es auch offline spielbar. Ja, und dann diese langen Ladebildschirme bei jedem Ortswechsel, die gingen mir auch wirklich auf den Zeiger. Also, ich war da auch sehr überrascht. Ich habe jetzt keinen allzu schlechten PC und du ja auch nicht. Dementsprechend war ich tatsächlich ganz wenig verwundert, dass das Spiel mehr lädt als grafikhungrige Sachen wie, weiß ich nicht, zuletzt zum Beispiel Wolfenstein. Das war ja sehr ressourcenhungrig, aber das hat nicht mal halb so viel geladen. Ja, ich habe gerade die Rise Son of Rome Demo-Version jetzt für Gameswelt eine Vorschau geschrieben und da habe ich die gespielt und sieht hervorragend aus. Also da kann man wirklich seinen PC benchmarken. Und das hat weniger Ladezeit. Also das ist echt verwunderlich, auf jeden Fall. Und dann, aber positiv ist, dass es volle Mod-Unterstützung hat. Von daher gibt es bald auch Nackt-Patch garantiert. Oh, zum Glück. Ich halte schon die ganze Zeit Ausschau danach. Ja, da kannst du deinen Spanner wieder ausleben. Nee, das ist schon cool. Da gibt es dann bestimmt wieder witzige Sachen von der Community. Da freue ich mich schon drauf. Fazit, gutes Spiel, aber schlechter als der Vorgänger, weil viel weniger Features, oder? Ja, dem schließe ich mich so an. Gut. Dann klemme ich mich mal jetzt ans Telefon und Julian, du trinkst jetzt wieder einen Tee, damit du auch wieder komplett fit bist. Mache ich, danke dir. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Gespräch mit... Das verraten wir gleich. Megaster. Ja, ausnahmslos alle Gäste dieses Podcasts liegen uns natürlich am Herzen, doch heute freue ich mich ganz besonders über den Besuch von Annette. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Annette, magst du dich vielleicht selbst einmal vorstellen? Das finde ich immer ein bisschen schöner. Einmal vorstellen, also mein Leben. Groß geworden in Essen, dann wie alle anderen auch zur Schule gegangen, mit 7 Jahren die Leidenschaft zum Sport entdeckt. Das heißt, ich war Kunstturnerin und habe national und international geturnt. Bin über Umwege zur Schauspielerei gekommen, habe erst eine Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen. In der Zeit habe ich gemerkt, dass der Drang nach künstlerischer Arbeit wahnsinnig hoch ist. Und habe dann angefangen, eine Schauspielausbildung zu machen. Und nach 3 Jahren habe ich dann noch viel Privatunterricht genommen. Und dann ab 2006 fing ich dann an, mich zu bewerben. Der Anfang war schwer. Ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Und spiele seit 2006 auf verschiedenen deutschen Bühnen, in Musicals, Schauspielstücken. Und vor 2 Jahren habe ich das Sprechen für mich entdeckt. Und und so kam ich zu den verschiedenen Produktionen, Aufnahmen, unter anderem The Last of Us als Ellie. Super, also jetzt hast du es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, das macht aber gar nichts. Okay. Ich wollte nämlich noch sagen, einigen Hörern wird deine Stimme sehr bekannt vorkommen. Du bist, für mich ist es gerade wirklich so, als würde ich jetzt mit einer meiner Lieblingsvideospielfiguren telefonieren. Okay. Du bist Ellie aus The Last of Us, kann man so sagen, ne? Ich bin Ellie aus The Last of Us, kann man so sagen. Jedenfalls die Stimme auf jeden Fall. Und ich glaube mittlerweile auch so ein bisschen Herz mit dabei, weil mir auch die Figur wahnsinnig gut gefallen hat, ja. Oh, das finde ich doch schön. Da sprechen wir gleich noch drüber. Du hast dich selbst sehr bescheiden beschrieben. Ich finde, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf. Bis 94 warst du ja Profiturnerin. Also richtig, richtig, also groß. Richtig, genau. Ja. Ich habe 92 an den Olympischen Spielen, 92 in Barcelona teilgenommen, also mitgeturnt in der Nationalmannschaft. War ein Erlebnis, ist natürlich... Jetzt mit Mitte 30 weiß man, okay, das schaffen nicht viele und ich bin wahnsinnig dankbar, dass viele Faktoren mitgespielt haben, sei es Körper, Schule, die Einstellung, dass alles wunderbar funktioniert hat zu dem Zeitpunkt und das ist natürlich eine Erfahrung, die kann mir keiner nehmen und das gehört auch zu meinem Leben. Nicht nur das. Du hast ja auch was geschafft als Kind, was ich glaube, nur die wenigsten 10-Jährigen schaffen das. Nämlich einen Weltrekord hast du aufgestellt. Einen Weltrekord. Richtig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit 10 Jahren. Mit 10 Jahren. Was hast du gemacht? Ich habe Flickbacks gemacht. Kennt ja wahrscheinlich jeder. Von den Füßen nach hinten springen, auf die Hände, dann gehen auf die Füße. Das gab es damals, wenn ich mich jetzt so schwach erinnere, bei Wetten, das hat es jemand gemacht. Der hatte 24 geschafft. Und dann hast du gedacht mit deinen 10 Jahren, ach, das kann ich locker knacken. Nicht wirklich, mein Trainer kam so auf mich zu und dann fragte er mich, wir haben dann natürlich ein bisschen rumprobiert. Die Halle war tatsächlich zu kurz. Ich kam dann auf eine gewisse Anzahl und hatte dann irgendwie vorab schon mal einen Weltrekord gemacht, irgendwie 31 oder irgendwas um den Dreh. Und dann hat man sich gedacht, okay, wir brauchen eine größere Halle. Und das war damals in der Grugehalle Essen. Und selbst die war zu kurz. Also es gibt eine Aufnahme, wo dieser Lauf, also wo dieser Bodenteppich aufhört und ich noch 2 Stück da auf dem normalen Boden mache. Also selbst diese Halle war zu kurz, aber ich habe es geschafft, glaube ich. 32, 33, ich weiß es gar nicht mehr. 32 waren es. Ja, 32 waren es, okay. Ich habe genau. Mich schlau gemacht da, ja. Super. Super Leistung. Hat den mittlerweile jemand gebrochen? Das ist ja schon lange her, oder? Ja, ist schon irre lange her. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand probiert hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Top-Turner das schaffen. Also danach hast du das Gefühl, du taumelst durch die Gegend wie sonst was. Aber ich denke, es ist zu schaffen mittlerweile. Also Und trotzdem, vielleicht aber auch nicht, dann bin ich natürlich super glücklich. Grandiose Leistung auf jeden Fall. Du sagtest eben schon, du hast das Sprechen für dich entdeckt und beim Podcasten tut man das ja auch ganz viel. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich eben einen Kaffee getrunken und ich habe mal gehört, dass man das vor Aufnahmen nicht tun sollte, also essen und trinken. Ist das korrekt? Gibt es da so eine Regel? Regel gibt es nicht und ich denke auch, dass da tatsächlich jeder anders drauf reagiert. Ich glaube, man muss für sich irgendwie so ein bisschen schauen, was einem gut tut oder nicht. Also ich sage jetzt mal so ganz banale Dinge wie Nüsse vorher essen. Ist ziemlich schlecht, weil man weiß tatsächlich nie irgendwie, was hängen bleibt im Hals und so. Das ist tatsächlich nicht gut. Man sagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn die Stimme belegt ist, soll man nicht unbedingt Milchprodukte essen, weil es die Bakterien irgendwie noch so anzieht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche ein bisschen zu achten. Wie gesagt, Nüsse muss jetzt nicht unbedingt sein vor Aufnahmen oder irgendwas mit viel Krümel oder so, Kekse. Während dem Sprechen habe ich immer gern ein Glas stilles Wasser, sonst ist das mit dem Rülpsen ein bisschen unangenehm. Also stilles Wasser, damit die Stimme dann auch nicht knatscht. Ne? Manchmal, wenn es einfach trocken ist im Mund. Ansonsten würde ich sagen, sollte man das nicht so überbewerten. Aber man sollte schon ein bisschen Acht geben und sich nicht vielleicht vor einer Aufnahme irgendwie den Hals, also nicht so schreien oder so, weil die Stimme sich dann doch tatsächlich verändert. Also gerade zur Aufnahme, wenn viel Geschrei ist, macht man gerne diese Dinge am Ende, weil es schon die Stimme angreifen kann. Muss nicht, aber kann. Und einfach gut mit sich umgehen, würde ich sagen. Okay, danke für den Tipp schon mal, auf jeden Fall. Gut, die eigene Stimme zu hören, ist ja immer total blöd. Ist das auch für dich so? Ich tatsächlich, also wenn man nicht in der Rolle ist, ist es wie für alle anderen Menschen auch immer wieder gewöhnungsbedürftig. So, vor allem so auf dem Anrufbeantworter. Das ist beruhigend. Brauche ich auch nicht. Also in der Rolle mag ich es und es ist okay, aber das Typische, was alle haben, gehöre ich dazu definitiv. Das finde ich gut. Selbst mit einer so schönen, angenehmen Stimme findet man seine eigene Stimme doof. Ja, du machst viel Synchroarbeit. Also man kennt deine Stimme halt aus Werbespots, aus Synchrofilmen, also aus einer Serie, glaube ich, habe ich da in deinem Showreel, genau. Auf deiner Seite habe ich da was von gesehen. Dann natürlich auch Videospiele, Hörspiele. Wow, Musical-Darstellerin, sagtest du schon, bist du auch. Du singst auch ganz toll, habe ich mir auch was angehört. Also der Wahnsinn. Und eine gute Synchronisation ist im Gaming-Bereich keine Selbstverständlichkeit. Deswegen habe ich auch gehört. Ja. Das ist leider so. Und deswegen bevorzugen viele Spieler die originale Tonspur. Bei The Last of Us, was ja unbestritten eines der besten Spiele, man kann sagen, aller Zeiten ist und auch eines meiner Lieblingsspiele, ist es definitiv nicht so. Denn das ist so ein Beispiel für eine sehr gelungene deutsche Lokalisierung. Ja. Deswegen schon wieder ein Lob, auf jeden Fall, weil du hast da einen großen Beitrag zu geleistet, auf jeden Fall. Und die Figuren Ellie und Joel haben mir und Millionen anderer Spielerinnen und Spielern in uns viele Emotionen ausgelöst. Mitleid, Wut, Beschützerinstinkte, Freude, Trauer. Mhm. War dir diese Bedeutung, die das Spiel in der Spielerschaft hat, warst du dir dessen bewusst, als du die Rolle angenommen hast? Ganz ehrlich, nein. Ich spiele auch keine Spiele. Ich habe damals bei diesem Casting eine Szene gezeigt bekommen und war völlig außer Socken, dass diese Qualität so ein Ausmaß angenommen hat. Weil ich war wirklich kurz davor, ich dachte, es wäre irgendein Film oder also so diese Richtung. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, wie die Emotionen schon dargestellt worden sind. Und und das hat mir natürlich, ich glaube, es waren in dem Spiel oder für mich hauptsächlich als Ellie wahnsinnig viele Faktoren, die es einfach so berührend gemacht haben. Einerseits diese Rolle, dann denke ich, dass ich als Schauspielerin mich da gut reinfühlen konnte in dieses Mädchen. Und sie hat auch einfach eine Art, die mir sehr liegt. Ich sag mal, dieses taffe, zynische, lässige. Und diese ganze Kombination, glaube ich, das hat mich einfach so im Herzen getroffen, dass ich glaube, dass das dieses Ergebnis einfach geworden ist, aufgrund von dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, diese Liebe zu dieser Figur, die so mein Herz berührt hat. und dass ich das einfach widerspiegeln konnte, nur in der Stimme tatsächlich, ne? Weil man hat keine Maske, kein Kostüm, man steht in einem ganz schlichten Tonstudio und ja, das alles zusammen ist wahrscheinlich das, was die Fans so toll finden. Und das ist natürlich eine Belohnung, das geht runter wie Öl, muss man sagen, oder muss ich sagen, weil es einfach schön ist, weil ich das, so wie ich das empfunden habe, in diesem Studio auch jetzt so rausgekommen ist. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die es so lieben wie ich, oder diese Figur und das Spiel und das Gesamtergebnis einfach, ja. Ja, es war natürlich, muss man sagen, ein dankbarer Job, weil die Qualität hinter dem Spiel natürlich auch großartig war. Aber man hätte es ja auch, es hätte auch schief gehen können. Man hätte sich ja auch, gerade die Netzgemeinde ist ja dafür bekannt, dass sie mit ihren Shitstorms nicht gerade zimperlich sind. Und deswegen hätte es auch sein können, dass, wenn du deinen Job jetzt schlecht gemacht hättest oder wenn sie jemanden geholt hätten, der überhaupt kein Talent hat, ist auch schon vorgekommen, auch bei großen Produktionen, dann wäre das nach hinten losgegangen und da hätte man dann wohl dann auch den Ärger abbekommen. Aber das ist ja ganz, das Gegenteil ist passiert, da kannst du ja beruhigt sein und auch stolz sein und von daher ist ja alles gut. Ich finde es toll, dass du offen sagst, du spielst selber keine Spiele, aber dir liegt diese Figur doch am Herzen und mir natürlich auch und ich denke auch sehr, sehr, sehr vielen anderen Spielern, habe ich ja eben auch schon gesagt, einfach weil man so viel mit dieser Figur erlebt hat, weil Spiele mittlerweile auch oft so eine tolle Geschichte erzählen können wie Filme, teilweise, weil man ja selbst interagiert, ja sogar noch besser, weil man einen Film kann man nicht beeinflussen, ein Spiel schon. Und, stimmt, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum Ellie so gut funktioniert hat, weil man diesen Beschützerinstinkt hat, weil man sie beschützen möchte. Aber Ellie spielt man ja auch in einigen Abschnitten, spielt man sie selbst, übernimmt die Rolle der Ellie und ist da aber auch nicht wehrlos. Also sie ist ganz schön tough und wie du auch schon gesagt hast. Ja. Und das zeigt sie auch gerne, finde ich. Und sie ist so charmant tough irgendwie. Also ich habe sie so charmant tough irgendwie so empfunden. Mhm. Das fand ich ganz, ganz herzlich so an ihr. Also es war alles nicht, also alles aus dem Herzen. Also sie wusste, sie musste das machen. Also das, was ich natürlich jetzt nur gesehen habe an den Schauspielszenen, das war einfach so, man hat ihr das einfach so alles abgenommen, dass sie das jetzt einfach so machen muss. Ja, und das fand ich sehr, sehr herzlich einfach in dieser Rolle. Ja. Wo du jetzt sagst, das, was du gesehen hast, siehst du die Zwischensequenzen? Siehst du teilweise auch Spielszenen, also jetzt nicht Sequenz, sondern wirklich gespielte Abschnitte? Weil da spricht Ellie ja auch. Oder ist es so, dass du dann nur den Text vorgelegt bekommst und das mit den Lippen mehr oder weniger Glück ist, ob das passt? Wie funktioniert das? Wie darf man sich das vorstellen? Das stellt man sich vor, also die großen Szenen, also ich sage jetzt mal diese Zwischensequenzen, genau. Genau, da habe ich tatsächlich komplettes Bild. Also ich sehe die Figur, wie sie sich bewegt, wie sie die Augen, man sieht wirklich komplett das ganze Bild. Dann gibt es kleine Sequenzen, da hat man manchmal auch Bild, das ist natürlich super. Aber es gibt natürlich ganz viele Sequenzen, wo man kein Bild hat. Das heißt, gewisse Sätze kann man erahnen oder kam natürlich dazu, man hat eine wunderbare Regieanweisung, die natürlich genau weiß, wo es lang geht. Und dann, nachdem man natürlich die Filme gesehen hat und sich schon einiges vorstellen kann, muss man einfach mit Bildern arbeiten und was heißt hoffen? Oder man geht einfach den Weg. Das Gemeine ist, sind tatsächlich diese einzelnen Sätze und Reaktionen. Das heißt, wenn der Part dran ist, muss man sich vorstellen, hat man ungefähr, ich sage jetzt mal, 50 bis 100 Sätze und Reaktionen zwischendurch. Die werden zusammen abgespielt. Man hat aber keine Ahnung, wo diese Sätze reingestellt werden. Das heißt, als ich dann die Möglichkeit hatte, tatsächlich mal über YouTube, und schaut man ja doch rein, erwischt man sich tatsächlich, dass man sagt, für das war dieser Satz, das hätte ich doch anders vielleicht gesagt. Und das sind dann einfach so Kleinigkeiten, dieses i-Tüpfelchen, wo man, wenn man natürlich das Bild gehabt hätte, nur was anders gesprochen hätte. Und dann macht sie dann natürlich total stimmig, wie es natürlich in dem Film ist, finde ich, weil da ist es wunderbar getroffen worden. Aber wenn man das Bild nicht hat, ist es tatsächlich schwierig, hundertprozentig das zu treffen. Und aber mein Gott, es funktioniert und man kann natürlich nicht zu jedem Satz ein Bild haben, das ist natürlich unmöglich. Genau. Ja. Und diese kleinen Fehlerchen, die merkt man als Spieler auch. In manchen Spielen merkt man das ganz gravierend, wo du dann denkst, das funktioniert doch nicht. Das würde man doch jetzt völlig anders betonen. Bei The Last of Us ist das kaum der Fall. Aber wenn, dann ist es ja nicht der Fehler der Schauspieler oder der Synchronsprecher, Nein. sondern der Regie. Nein. Und deswegen, das ist so mein Wunsch, also ich sage jetzt mal ganz offen, weil ich natürlich jetzt auch ab und zu Kritik lese, das liegt, natürlich kann eine Stimme nicht geschmacksmäßig ausgesucht sein. Das kann natürlich durchaus passieren. Aber diese Sachen, die du schon sagst, ausgesprochen oder so, das ist tatsächlich, muss ich die Sprecher in Schutz nehmen, weil man einfach oft nicht weiß, was da passiert. Ja, und dann, dann klingt es nicht gut oder passt nicht. Und wir sind natürlich nicht wirklich dran schuld, in Anführungsstrichen, wenn es natürlich nicht jetzt schauspielerisch ganz daneben gesprochen ist. Ja. Genau, das wenn man mal jetzt. Kurz einführen. Ja, nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Das macht auch Sinn. Also für mich sind das diese Sachen, dann für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, wovon wir sprechen. Wenn jetzt zum Beispiel, ist jetzt kein konkretes Beispiel, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber wenn jetzt zum Beispiel Joel irgendwas behauptet und Ellie sagt, also das glaube ich jetzt nicht. Und richtig. Und du liest auf dem Papier, das glaube ich nicht. So, nicht. Und betont es, und als würde jetzt Ellie, du weißt gar nicht, was Ellie tut. Vielleicht liest sie einen Zettel und sagt, richtig. Das glaube ich nicht. Richtig. Und bezieht sich, richtig. Dass das so betont werden muss, weil Joel ja ihr gerade was gesagt hat. Das weißt du ja nicht und die Regie hat es dir nicht gesagt. Dann kannst du es ja auch nicht passender machen. Genau, jetzt nochmal erklärt für diejenigen, die das sich eben vielleicht nicht hätten vorstellen können. Absolut. Deswegen Regie ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass die Rechte haben sozusagen genau Bescheid, was wo man sich gerade befindet und wie man was von sich gibt. Absolut, absolut. Wie kamst du überhaupt zu der Rolle? Also wie läuft das Ganze eigentlich ab? Also ich glaube ja nicht, dass du dich beworben hast, sondern ich glaube, du wirst doch bestimmt gebucht, oder? Da hat dich doch jemand angesprochen, deine Agentur. Es war ganz lustig, muss ich sagen. Ich hab vor 10 Jahren tatsächlich das erste Mal den Geschmack daran gefunden, zu synchronisieren. Da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist absolut mein Ding. Wusste aber nicht, wie es vor sich geht. Also bewirbt man sich, schreibt man irgendwelche Agenturen an. Habe dann, wie gesagt, meine Schauspielschiene in Angriff genommen. Und vor 2 Jahren habe ich dann, als ich in Stuttgart gespielt habe, einen Musical-Darsteller kennengelernt, der sich in die Schiene entwickelt hat. Da habe ich mein Demoband aufgenommen, also verschiedene Varianten, Werbung, normalen Text, dass man so ungefähr so eine Bandbreite hat. Und dann habe ich mich erstmal überhaupt informiert, wie es vor sich geht. Und zwar habe ich mich jetzt einfach bei verschiedenen Tonstudios beworben, einfach, dass ich ein Casting machen kann. Und in diesem Tonstudio war es tatsächlich so, ich habe mich für ein Casting angemeldet, bin hingefahren, habe mein Casting absolviert und dann kam, ich sag mal, der Mann XY auf mich zu und spielte mir eine Szene von diesem Spiel vor. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was es ist. Er erzählte mir nur kurz, worum es geht. Ich habe diese Szene eingesprochen und dann habe ich einfach in meiner naiven Art gefragt, wer denn diese Rolle spielt. Naja, daraufhin wurde mir gesagt, das liegt noch nicht fest, weil das Casting läuft jetzt und wir haben jetzt überlegt, dass wir dich mit reinschmeißen in den Topf. Ja, da ist natürlich der Teppich unterm Boden komplett weggezogen worden. Und ich war einfach so unbedarft und habe gedacht, mein Gott, wenn es passt, passt. Und wenn nicht, ich bin so am Anfang. Mal gucken, was kommt. Ja, und dann kam tatsächlich dieser Anruf. Und für sie war es wirklich, ich sage jetzt mal so platt, Arsch auf einmal. Das hat einfach gepasst. Das hat einfach gepasst. Und ich freue mich bis heute wie Bolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das glaube ich, kannst du auch. Also wie gesagt, man ist da echt sehr begeistert von. Hast du, ich höre ja Ellie jetzt zwischendurch immer raus. Das ist ja. Wirklich? Also ich komme da irgendwie auch nicht von weg, aber das finde ich auch okay. Also da komme ich gut mit klar. Was ich jetzt wissen wollte, ist, ob du eine spezielle Tonlage für sie hast. Also ob du dich anstrengst, Ellie zu sein, von der Stimmlage her jetzt. Natürlich Nein. zum Spielen, aber auch. Nee, ne? Das ist schon deine richtige Sprechstimme. Nee. Ja, also ich spreche wahrscheinlich jetzt einen Tick anders, aber ich glaube, wenn man dann wieder in diese Bilder kommt, in diese Emotionen, in dieses Zerrissensein, alles, dann kommt diese Stimme. Also ich musste, man spricht natürlich immer ein bisschen anders, wenn man eine Rolle spricht, das ist klar, weil die Intention der Stimme sich einfach verändert, aber ich musste jetzt nicht so gegenackern, dass ich sage, oh mein Gott, Das ist wieder eine Herausforderung. Also es liegt schon sehr nah bei mir, auf jeden Fall. Und ja, das war jetzt nicht so wild, dass ich sage, oh Gott, ich muss mir jetzt eine völlig andere Stimme irgendwie reinpressen. Das war schon die Art, würde ich sagen, wenn man mir sagt, das und das Charakter, da ist sie gerade, dann kommt es automatisch. Man kann sie natürlich, hätte sie auch anders sprechen können, aber das war jetzt für mich so, wo ich sagte, das passt für mich für die Rolle. Ja. Ist The Last of Us das einzige Videospiel, das du synchronisiert hast, oder gab es da noch mehr? Oh Jesus. Es gab mit Sicherheit noch mehr. Ich kann nur leider nicht mehr die Titel, muss ich sagen. Das Einzige, was mir einfällt, ist irgendwie The Whitney Wizard. Ich weiß es wirklich nicht. Es sind immer mal wieder kleinere Rollen, aber ich selbst muss sagen, ich achte da gar nicht drauf, nicht bewusst welches Spiel, sondern versuche, wenn ich wieder eine neue Rolle habe, Herz und Seele und hoffe, dass es gut wird. Ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Spannend. Genau. Also, das beantwortet eigentlich auch schon meine nächste Frage, inwiefern sich die Synchro von Spielen und Games also zu anderen Medien unterscheidet, aber da du jetzt auch gar nicht, da du selbst sagst, ja, da achte ich jetzt eigentlich nicht drauf, es geht mir mehr um die Rolle, scheint es sich ja jetzt nicht sonderlich zu unterscheiden in der Arbeit. Also synchron, also es gibt natürlich, es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel synchron sprichst und es ist kein Spiel, wird jetzt vielleicht mehr auf ich sag mal, Hochdeutsch ist übertrieben. Es kommt ja immer an, welche Rolle das ist. Ne? Wenn es eine saloppe Rolle ist, hast du auch nicht so eine genaue Aussprache, wie zum Beispiel bei Ellie, die sagt ja nie nicht, sondern nicht. Ne? Es wird ja immer alles so ein bisschen salopp gesprochen. Aber wenn du jetzt eine Rolle hättest, die wirklich glasklar sprechen muss, darauf muss man halt so ein bisschen achten. Wie man Werbung spricht, ist natürlich völlig anders und im Voice-Over verändert sich die Stimme auch total. Also es gibt da wirklich einfach verschiedene Richtungen und man muss sich halt immer auf den Charakter, auf die Rolle Dinge einstellen, dass man sagt, okay, diese Rolle würde so nicht sprechen oder eine Werbung würde man nicht so sprechen. Und ja, ist irgendwie ein Pott und trotzdem alles verschieden. So kann man das irgendwie nennen. Genau. Mhm. Einfach ein bunter Blumenstrauß. Klingt gut, ja. Hast du, weißt du schon, ob du demnächst wieder mal in einem Spiel, das ist, also ich komme jetzt immer wieder auf die Spiele, weil es halt ein Spieler-Podcast ist, aber kannst du schon sagen, ob du bald wieder in einem Spiel zu hören sein wirst oder darfst du vielleicht da nichts zu sagen oder ist das noch offen? Also sollte jetzt irgendwas raus sein, was ich weiß, würde ich es natürlich mitteilen, aber ich habe jetzt nicht so viele Spiele gemacht in letzter Zeit und weiß auch gar nicht. Das ist wirklich tatsächlich, man kriegt irgendwie einen Anruf, kannst du nächste Woche kommen für das und das und dann macht man es. Also man weiß da nicht wirklich, was kommt, sollte The Last of Us 2 kommen, würde ich natürlich wahnsinnig gerne ansprechen. Aber das ist, da hat man wirklich keinen Einfluss auf als Sprecherin. Man kann Wünsche äußern, aber letztendlich entscheidet wie immer der Kunde. Und da ist mir jetzt noch nichts bekannt, für was man mich nehmen könnte. Mhm. Bei The Last of Us gab es ja auch einen zusätzlichen Content. Also da wurde ja noch zum Beispiel so ein Abschnitt, der im Hauptspiel nicht erzählt wurde, wurde nochmal mit Rückblenden noch erzählt. Ja, später. Wurde da dir gesagt, da darfst du jetzt auch öffentlich nichts zu sagen und das ist noch nicht angekündigt und so weiter? Oder betrifft das die Synchronsprecher gar nicht? Also ich sage jetzt einfach mal, ich nehme das als selbstverständlich, dass ich darüber nicht spreche. Also alles, was noch nicht rausgekommen ist, da sprichst du halt eigentlich auch nicht. Also ich bin mir sicher, dass das auch irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz ist. Also es gibt immer Produktionen, da muss man ganz bewusst was unterschreiben, was ich auch total in Ordnung finde. Aber Dinge, die nicht raus sind, darüber sage ich auch nichts, sondern es wird einfach gesagt, okay, ein Spiel aufgenommen, aber was es ist, interessiert auch jetzt erstmal nicht. Und ich glaube, das ist immer der beste Weg. Also für mich ist es der beste Weg. Das denke ich, dann kann eigentlich auch nichts schiefgehen. Ja, genau. Gut, jetzt kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Und zwar, hast du eine Lieblingszahl? Gibt es da was? Ich finde die 8. Die 8 finde ich ganz hübsch. Oh, die 8 findest du hübsch. Das finde ich gut. Das ist ja auch quasi ein stehendes Unendlich-Zeichen. Richtig. Immer im Plus. Genau. Nee, und zwar hatten wir in der letzten Folge ein Gewinnspiel zu dem Spiel Diablo 3 Reaper of Souls und da haben wir zahlreiche Einsendungen per E-Mail bekommen und 10 habe ich mir rausgepickt und du sollst jetzt eine Zahl zwischen 1 bis 10 nennen, damit ich da den Gewinner küren kann. Dann nehmen wir doch die 8. Genau, dann nehmen wir die 8. Und genau. Dann schauen wir nachher einmal mit dem Julian, wer denn da gewonnen hat. Aber vielen Dank schon mal als Lottofee kann man nicht sagen, was sagt man dann? Gewinnspielfee, Annette. Sehr herzlich. Auf jeden Fall. Also die Gewinnerin oder der Gewinner wird sich freuen. Super. Ja, Annette, herzlichen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon darauf, deine Stimme in den verschiedensten Medien wieder zu hören. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Bye, bye. Bye, bye. Verabschiedung. So, hat er denn geschmeckt, dein Tee? Ja, sehr lecker. Es ist ein Anti-Stress-Tee. Das ist so, der soll wohl gut helfen bei Erkältung, aber auch dafür sorgen, die Nerven beruhigen und so ein Kram. Wegen dem pflanzlichen Zeug, was da drin ist. Ich weiß natürlich nicht, was da drin grauenhaft ist. Ach, ich packe da immer eine halbe Portion Zucker zu, dann passt das. Ganz wichtig, haben wir gerade eben schon, Annette und ich, gerade festgestellt. Julian, du musst jetzt noch bekannt geben, welchen Gewinner denn die gute Annette ausgewählt hat für das Gewinnspiel zu Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Das Reaper of Souls habe ich vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, habe ich mir extra aufgeschrieben und der Gewinner ist... Moment, da, Tim H. aus Bremen. Glückwunsch an Tim H. aus Bremen an dieser Stelle. Nee, du musst noch mal weiter runter gucken. Oh, ja, ich sehe gerade, wir sind... War's. Ah, ja, du stehst ja bei 1 bis 7, deswegen, okay. Ja, nein, Gewinner Nummer 8 ist Marcel B. aus Buxtehude. Nein, Quatsch, aber Marcel B., du bist der einzige Marcel B., der mitgemacht hat, also der... Gibt mehrere Marcells, aber nur einer, der B im Nachnamen hat. Von daher, du weißt, wer gemeint ist. Du bist der einzige. Glückwunsch an dich an dieser Stelle. Viel Spaß mit der PlayStation 4-Version zu die, ja, nee, Xbox One, PlayStation 4. Es ist die One-Version. Ja. Wir haben aber, es gab also viele Zusendungen. Ja, ich habe nur eine PS4. Warum habt ihr nur die One-Version? Wir haben auf euch gehört und wir haben nochmal nachgefragt. Und zwar bei Blizzard. Und die haben gesagt, hier habt ihr eine PS4-Fassung. Die könnt ihr verlosen. Und deswegen könnt ihr jetzt wieder mitmachen. Es passt ja auch sehr gut zu unserem Gast, weil es gibt ja in der PS4-Version von Diablo 3 was, Julian? Das Last of Us Rift, bei dem man auf die Klicker trifft. Klick, klick. Ich habe ja nur die One-Version gespielt. Kannst du da genaueres zu sagen? Ja. Das ist ein Rift, bei dem man auf Klicker trifft. Klick, klick. Ach. Es wow. Ist einfach, wer die Rifts nicht kennt, also im Diablo in der Ultimate Evil Edition gibt es den sogenannten Abenteuermodus, da folgt man halt eben nicht die Geschichte, sondern macht bestimmte Aufträge. Wenn man genug dieser Aufträge gemacht hat, kann man bestimmte Portale öffnen, sogenannte Rifts. Und in diesen Rifts schlachtet man eben so viele Monster ab, wie es nur geht, bis dann der Rift-Wächter kommt, dem man dann auch ordentlich Saures gibt, um sehr schicke Gegenstände von ihm zu bekommen. Und auf der PlayStation 4 gibt es ganz exklusiv das sogenannte Last of Us Rift, was eben an den PS3 und 4 exklusiven Titel angelehnt ist, bei dem man eben gegen Gegner aus The Last of Us kämpft. Den Klickern. Das hast du super gemacht. Ich bin klick, klick. Dich. Danke. So, und dieses schöne Schmuckstück, in dem ihr diesen tollen Rift entdecken könnt, verlosen wir jetzt. Danke an Blizzard an dieser Stelle. Danke, Martin. Danke, Martin. Bitte schickt doch eine Mail an post.gamerscore@gmail.com und schreibt uns, welches eure Lieblingswaffe aus The Last of Us ist und warum. Und das Ganze nur in maximal 2 Sätzen. Gibt es da mehr als eine Waffe? Ja, hast du nur das Messer benutzt? Ah, ja. Ich habe versucht, da auf der PS4-Version zumindest, als ich gespielt habe, ein quasi Stealth-Run zu machen. Ich habe kläglich versagt. Aber meine liebste Waffe ist Pfeil und Bogen. Aber ich sage jetzt nicht, in welchem Kontext Pfeil und Bogen da zu sehen gibt. Hoffentlich hat euch das Zuhören mal wieder Spaß gemacht. Falls ja, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen, Lob, Kritik und Anregungen bei iTunes oder wie gesagt an post.gamerscore@gmail.com. Schreibt uns bei unabhängigetester.de auf die Seite oder bei geekkeller.de, auch in den Kommentarbereich. Einfach packen, egal was. Tim stinkt, Julian ist klasse. Eins von beiden könnt ihr drunter schreiben. Sucht es euch aus. Aber nichts anderes bitte, nur eins von den beiden Dingen. Genau. Macht es gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Dazu fällt mir ein, wusstest du, wofür Sido eigentlich steht? Du weißt ja, Sido, der Rapper. Sidolin? Er hat ja mal gesagt, das heißt super intelligentes Drogenopfer. Aber ursprünglich meinte er, sollte es heißen Scheiß in dein Ohr. Ja, cool. Das ist also das, was wir quasi machen.